Warum wird die katholische Kirche so sehr verfolgt? Die katholische Kirche wird so sehr verfolgt, weil auch ihr göttlicher Stifter so verfolgt worden ist und weil sie die Laster geißelt, die Leidenschaften bekämpft und alle Ungerechtigkeiten und alle Irrtümer verurteilt. Ist auch wieder interessant, ich meine, diese eine Frage und eine schöne Antwort vom Heiligen Pius dem X. hier im Katechismus verurteilt den Roncalli-Papst, den Johannes den 23. und alles, was seither gelaufen ist da in Rom, das Zweite Vatikanum, das er einberufen hat und alles, was sich daran anknüpft, die ganze Zerstörung des Lebens der Kirche, also so gut wie zerstört in den meisten Seelen. Die Kirche selber, haben wir gerade gesagt, kann nicht untergehen, kann nicht vergehen. Was hat der Roncalli gemacht? Er hat gesagt, wir müssen die Kirche mit der Welt versöhnen, Aggiornamento, wir müssen die Kirche auf einen neuen Stand bringen, weil es hat sich alles geändert in der Welt und die Technik und so weiter, die ganzen Wunderwerke, die die Menschen geschaffen haben. Und dann 1969, wo die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind, oder auch nicht, weiß ja keiner wirklich, was wirklich gelaufen ist. Der, sagt sein Nachfolger, der Montini-Papst, der Paul VI., sogar Ehre sei dem Menschen. Unglaubliche Gotteslästerung. Ja. Ehre sei Gott in der Höhe bei der Menschwerdung Christi. Und jetzt, weil der Mensch halt, ein bisschen über 300.000 Kilometer aufgeflogen ist, ist eh nichts dabei. Würde es eigentlich jeden Tag machen können. Nur, ja, so gut ist die Technik halt auch nicht so verlässlich. Jedenfalls, weil sie da einen kleinen Hupfer gemacht haben zum nächsten größeren Felsbrocken im Weltall, wenn es wahr ist, ja, ist der so aufgeregt, dass er vergisst, wer Gott ist und wer der Mensch ist. Ja, und alles verwechselt. Er ist ja dem Menschen. Ja. Also, die Kirche wird so verfolgt, das ist gerade zu ihrer Natur dazu, wenn eben die Dinge so sind, wie sie sind. Das ist eine Erbsünde, weil jeder sich entscheiden muss zwischen der Stadt Gottes und der Stadt Satans, ja, das weltliche Leben als letztes Ziel oder das Leben bei Gott als letztes Ziel, die Civitas Dei, Heiliger Augustinus, weil auch Christus selber so verfolgt worden ist. Christus ist uns in allem gleich geworden, die Sünde ausgenommen, ist auch verfolgt worden und quer durch sein Leben beim Heiligen Johannes. Gleich in den ersten Kapiteln geht es los, ist schon davon die Rede, dass die Juden ihn Christus umbringen wollen. Und eben im Gegensatz zu dem Unternehmen und Vorhaben von Roncalli, das Aggiornamento, weil die Kirche, die katholische Kirche, die Laster geißelt. Die Leidenschaften bekämpft, damit der Mensch Gott dient und nicht seinen eigenen Ideen und Leidenschaften. Und weil die Kirche alle Ungerechtigkeiten und alle Irrtümer verurteilt. Ja. Deswegen wird sie bekämpft von den Weltlingen, von den Anhängern des Teufels und seinen Handlangern, von den Weltmenschen, weil ihnen das, was die Kirche sagt und tut, gegen den Strich geht. Kann nicht anders sein. Aber untergehen wird die Kirche nicht. Äußerlich gesehen, sie so gut wie erledigt, die ganzen Institutionen sind außer Kraft, sie haben keinen katholischen Papst, keine Bischöfe, die die Kirche lenken und leiten. Das heißt aber nicht, dass die Kirche hin ist, die Autorität, die Christus normalerweise immer einen Papst und durch ihn Bischöfen mitgeteilt hat, liegt halt bei ihm inzwischen. Nur ist damit die Kirche nicht erledigt, das nicht sein kann.